Geist durch das Band des Friedens. Puh, was für ein Paulus-Text. Ein Paulus-Satz. Das Epheserbrief ist sowieso an manchen Stellen sehr in sich verdreht, die Sprache. Und wenn man dann noch den Leittext von diesem Abend aus dem Epheserbrief zusammenbringt mit den Worten aus dem Kolosserbrief, die auch noch vorgeschlagen sind für diesen Abend, dann wird es richtig komplex. Da geht es um die gemeinsamen Texte der Heiligen Schrift, die Freude am Lob Gottes in Gesang und Gebet, das Bestreben über den Glauben nicht nur zu reden, sondern ihm einen Ort im praktischen Leben zu geben. Wenn man in diese Texte reintaucht, dann stellt man fest, man kann da lauter theologische Richtigkeiten und Stubengelehrsamkeiten von sich geben, aber wirklich spannend wird das eigentlich erst, wenn man sich fragt, wie kann das gehen, darauf bedacht zu sein, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens zu leben oder zu gestalten. Und ich sage, als ich es mit dem Band vor Augen hatte, habe ich gedacht, ich gucke mal, ob es YouTube-Videos gibt zum Thema Seil machen. Das ist toll. Geben Sie mal ein bei YouTube, Seilmacher. Und dann wissen Sie, woher mancher Gedanke, den ich Ihnen jetzt vortrage, gekommen ist. Nämlich aus 2, 3 schönen Filmen, die man da sieht, in denen Menschen erklären, wie Seile oder Fäden hergestellt werden. Weil ich gedacht habe, was ist das mit dem Band des Friedens? Wie entsteht das eigentlich? Das fängt an mit der Feststellung, dass zu einem ordentlich dicken Band, einem Seil, einem ordentlichen Faden, mehr als nur ein Faden gehört, sondern möglichst viele, die so nach und nach miteinander verbunden und verwoben werden. Ich weiß gar nicht genau, wie das dann funktioniert, das erkennt man auch in den Filmen nicht, aber die dann erst so nach und nach zu einer Einheit werden, die aus ganz vielen Einzelfasern und Fäden besteht. Einzelfasern und Fäden, wie sie zum Beispiel in Gestalt der unterschiedlichen Kirchen und kirchlichen Gruppierungen zum Ausdruck kommen, die an dieser Allianz Gebetswoche teilnehmen. Am Sonntag nach dem Eröffnungsgottesdienst habe ich mit einigen Schwestern und Brüdern aus der FEG zusammengestanden und wir haben überlegt, was macht eigentlich das Besondere aus unseren Gemeinden aus? Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, wie verwoben alleine schon da die Frage ist nach der Einigkeit, nach dem Band, das uns verbindet, wenn man da so am Bistrotisch steht. Hängt eigentlich alles daran, dass man das richtige Taufverständnis hat? Ob jemand zur richtigen Gemeinde dazugehört, ob man vielleicht bestimmte Lebenspraxis haben muss, Ordination von Frauen gut oder schlecht finden darf, Zölibat von Priestern, Kampf für unterdrückte Mitchristen zum Merkmal dessen gehört, ob man wirklich einer ist, der dazugehört, oder ob man sozial aktiv sein muss. Und ich glaube, genau damit beginnt das Knüpfen des Friedensbandes, dass man feststellt, es gibt ganz viele einzelne, unterschiedliche Fäden. Jeder hat so seine eigene Struktur, seine eigene Farbe, vielleicht sogar sein eigenes Material, aus dem er hergestellt ist. Und dann schafft man beim Flechten, beim Seilmachen irgendwie, dass das zusammenkommt. Einen gemeinsamen Startpunkt braucht man, einen Anknüpfungspunkt, von dem aus das Seil, der Faden hergestellt werden kann. Ein Startpunkt, ein fester Knoten, mit dem es losgeht, wie in der Bibel, sicherlich in der Gestalt Jesu in seinem Leben findet. Ein Startpunkt, an dem auch wir als Christen uns immer wieder beziehen können, sollen, an dem wir uns auch immer wieder anknüpfen. So verschieden unsere Glaubens- und Lebensfäden auch sein mögen, das ist der Anfangspunkt, an den es immer wieder zurückgeht, dass wir im Leben und Sterben auf Jesus bezogen sind und uns seiner Liebe anvertrauen. Stärker kann eigentlich so ein Knoten, ein Ausgangspunkt nicht sein, von dem man dann ausgeht, um die vielen unterschiedlichen Glaubens- und Lebensfäden zu einem Band der Gemeinschaft und des Friedens zusammenzuknüpfen. Wobei ich dann gedacht habe, nächster, als ich das gesehen habe, dieser Seilmacher, der ist wirklich toll, über 80 Jahre alt, so ein Faden, so ein Band entsteht nicht mal hoppla hopp, sondern das ist etwas, was langsam wachsen und werden will. Ob man nun daran denkt, dass ein dickes Seil aus vielen dünneren Bänden dann besteht, die wiederum auch erst nochmal aus dünneren Fäden hergestellt werden mussten, oder ob man einfach mal daran denkt, wie das ist bei Handarbeiten, bei mir auf jeden Fall, dass immer der Anfang etwas ist, was man besonders sorgsam und langsam auch macht, dass man es wirklich gut einbaut, fädelt, damit so die Arbeit nach und nach wirklich auch sich entwickeln, vielleicht auch beschleunigen kann. Wer Friedensbänder knüpfen, Friedensfahnen weben will, der muss sich Zeit lassen, mit Geduld ans Werk gehen. Überlegen Sie mal, wie zaghaft wir als Christen uns manchmal abtasten und ich glaube auch abtasten müssen, bis wir so nach und nach merken, wo wir uns nahe sind und wo wir uns vielleicht auch fremd sind und bleiben. Das fängt, ich finde, das merkt man bei der Allianz Gebetswoche besonders gut. Es fängt beim Lied gut an, geht über manche äußere Form. Ich habe eben zu Wolfgang gesagt, ich finde das hier super. Du hast gesagt, es geht noch ein bisschen besser. Und endet bei der Frage, was wirklich zu einem Gottesdienst dazugehört und worauf man vielleicht auch getrost verzichten kann. Das ist aber dann das Schöne, wenn man so nach und nach miteinander in Gang kommt, knüpft sich das Band des Friedens und Miteinanders auch fein weiter. Mir zumindest geht das so, wenn ich das erste Mal, ich bin glaube ich das dritte Mal heute hier, in eine Gemeinde komme, beim ersten Mal bin ich immer noch ziemlich unsicher, ziemlich ordentlich, ein bisschen ordentlicher an, dass ich mal denke, lieber den Schlips abmachen, als den Schlips vergessen haben. Man weiß nicht genau, wem begegnet man, wie ist die Stimmung, wie sind die Erwartungen. Und beim zweiten, dritten Mal kann man entspannt beieinander sitzen. Man ahnt, wie man tickt. Man hat das erste Abchecken hinter sich und merkt, wir kommen uns ein bisschen näher. Und das Band, das uns verbindet, trägt was. Die Beziehung kann wachsen. Ich weiß, was mich erwartet, wenn ich hier in die FEG komme und was vielleicht auch nicht. Ich habe so ein paar bekannte Gesichter vor Augen, ahne Themen und weiß auch, was sicherlich nicht so unbedingt passend wäre. Wohlgemerkt, alles kein Problem, weil ich ja merke, dass über die gemeinsamen Beobachtungen und Erfahrungen das Band des Friedens so Stück für Stück auch weitergesponnen wird. Immer wieder ein kleines Stück an den Faden herankommt und etwas wächst. Und dann aber vielleicht zwischendurch auch mal aus der Hand gelegt werden muss, wenn das Band des Friedens geknüpft wird. Zumindest habe ich das sofort gedacht, als ich an das Friedensband gedacht habe, dass manche Handarbeiten, gerade so längere und festere Arbeiten, ja auch Sachen sind, die man irgendwann in der Hand hat und merkt, das schaffe ich jetzt nicht mehr fertig. Es geht mir die Geduld ein bisschen verloren. Es geht mir vielleicht auch die Freude verloren, die Kraft, die Aufmerksamkeit. Und dann sucht man, Sie merken an allem, was ich erzähle, ich bin nicht der große Handarbeiter, beim Flechten vielleicht eine Nadel, durch die man seine Fäden ziehen kann, eine dicke Klammer. Ich würde immer ein dickes Buch auflegen und wissen, sodass düdelt jetzt nicht auseinander über Nacht. Beim Stricken kenne ich den Satz meiner Frau, diese Reihe noch eben zu Ende. Und auch der Seilmacher, der weiß, dass er manchmal Pausen machen muss, dass das Seilmachen seine Abschnitte braucht, weil er merkt, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, der ist gut für mich, für meine Arbeit. Und ich glaube, das kann auch in Gemeinschaft als Christen so sein, dass man merkt, wir gehen ein Stück Weg miteinander und dann merken wir auch, jetzt ist auch gut, jetzt wird es vielleicht anstrengend. Es mag der eine, die andere den nächsten Schritt nicht weiter mitgehen, fühlt sich nicht wohl an einer Stelle, wo der andere sagt, komm, das ist doch auch ganz normal, in Ordnung, aber so ist das für mich vielleicht nicht. Und Bänder des Friedens wachsen unter anderem auch damit, dass ich sie vielleicht mal an die Seite legen kann und sagen kann, soweit ist es gediehen und das ist gut und jetzt warte ich mal ab, was als nächstes kommt. Pausen auf dem Weg zum Frieden beim Binden des Friedensbandes, von denen ich glaube, die braucht es immer wieder. Ich habe eine ganz wichtige Form von Pause, die ist so ein bisschen kritisch verstanden, aber ich finde sie wichtig. Nicht so eine kreative Pause im Sinne von, jetzt muss ich mich mal ausruhen, sondern Friedensband knüpfen, eine andere Form der Pause, des an die Seite legens gelernt. Bei der Bundeswehr gibt es diese feine Regel, man darf sich über alles beschweren, was einem nicht gefällt, wo man denkt, da hat sich einer nicht ordentlich verhalten, da läuft irgendwas überhaupt nicht rund in der eigenen Einheit. Aber es gibt eine einzige Einschränkung. Die Beschwerde darf erst nach Ablauf einer Nacht eingereicht werden. Bitte? 24 Stunden. Nee, nach Ablauf einer Nacht heißt es im Soldatengesetz. Das ist neu. Was ist neu? Eine Nacht. Okay. Okay. Also, die Regel heißt, die ich gelernt habe, innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf einer Nacht. innerhalb von 14 Tagen, ist ja egal. Worum es geht? Es geht um den Ablauf einer Nacht. Das habe ich analog jetzt gelernt, als ich bei einem Seminar war, da ging es um Medienkompetenz, für die Kinder war das, sollte da was sein. Da sagte derjenige, der das geleitet hat, beantworten Sie nie eine Kurznachricht, eine E-Mail, wenn Sie Stress haben. Ist derselbe Gedanke, der dahinter steht. Manchmal braucht es Abstand. Und wenn ich den Abstand habe, die Pause am Band des Friedens wirkend, merke ich, so schlimm war das gar nicht. So heftig muss ich jetzt gar nicht reagieren. So könnte man das vielleicht auch noch gemeint haben. Und dann ist es die Pause, die hilft, dass das Band des Friedens vielleicht so einen Moment in der Luft baumeln kann und ich dann merke, okay, jetzt kann ich es wieder angehen. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen aufdröseln im Gespräch mit dem ich aneinander gerasselt bin, mit der Gruppe, in der ich nicht klargekommen bin, mit der Gemeinde, in der was nicht gestimmt hat. Aber diese Distanz, diese Pause führt dazu, dass ich die richtige Form, den richtigen Ton finde. Friedensbänder brauchen manchmal Pausen, Abstand, Stillstand. Manchmal reicht allein der Schlaf einer Nacht, die Distanz von zwei Türen, damit aus dem Abstand die Einsicht erwächst. So schlimm war das alles gar nicht, das kann weitergehen. Wie konnte ich nur so dumm sein? Oder vielleicht auch der größte Schaden für den Frieden wäre doch dieses gewesen, wenn ich jetzt zu früh reagiert hätte, zu früh gesagt hätte, was ich empfunden und gedacht habe. Wobei das nett klingt und dann doch nicht immer gelingt, man ist unaufmerksam, hektisch, gestresst und plötzlich reißt der Faden. Und wenn der Faden reißt, dann ist scheinbar alles verloren und kaputt. Vielleicht sieht man sogar, wie die Arbeit der vergangenen Zeit vor den eigenen Augen sich so aufreppelt. Dann heißt es, meine Theorie, mutig in den Faden greifen, meine Frau ist im Weltmeister, im Maschenauffangen. Damit ein neuer Anfang vielleicht auch mitten im Werk noch möglich ist. Und sei es vielleicht mit einem vorsichtigen Knoten mitten in die begonnene Arbeit hinein, mitten in das kleine Friedensband hinein, der sich, wenn man ihn vorsichtig mit dem richtigen Fingerspitzengefühl ansetzt, tatsächlich knoten lässt und am Ende, wenn die Arbeit dann fertig oder weitergestellt ist, nicht mehr erkennen lässt. Und selbst wenn man ihn dann sieht, diesen kleinen Knoten, dann erinnert man sich, stimmt, das war dieser Moment, wo es fast kaputt gegangen wäre. Und dann hat Gott uns geholfen, kleine Knoten wieder zu knoten, damit es weitergehen kann, was wir miteinander in seinem Namen angefangen haben. Ich behaupte, ordentliche Friedensbänder im Leben, aber auch in der Gemeinschaft von Christen, die haben immer auch diese kleinen Knotenstellen. Und Gott hilft uns, dass wir diese Knoten machen und dann weiterbinden können. Damit aus Misstrauen wieder neues Vertrauen wird, damit abgerissene Beziehungen, das fängt ja bei Jesus und seinen Jüngern schon an, immer wieder auch zusammengebracht werden, damit zerschnittene Gesprächsfäden wieder aufgenommen und fortgeführt werden können. Damit das alles gelingt, zum Segen gedeiht, braucht es als letztes, der letzte Gedanke, den ich sage, den berühmten roten Faden. Das konnte ich Ihnen einfach nicht ersparen. Das will ich Ihnen noch erzählen, das finde ich nämlich toll. Der rote Faden. Der rote Faden ist das, was wir so sprichwörtlich immer wieder erwähnen, wenn es um Bänder, um was auch immer geht. Und in Goethes Wahlverwandtschaften gibt es eine tolle Erklärung, wo das herkommt mit dieser Rede vom roten Faden. Goethe schreibt, wir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Taue der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind derlei hergestellt, dass ein roter Faden durch das ganze Tau hindurchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles kaputt zu machen und an dem auch die kleinsten Stücke erkennbar sind, dass sie dem König gehören. Sprich, die sprichwörtliche Rede von dem roten Faden, die man hier und dort sucht und kennt, in einer Rede, in einem Film, in einem Text, hat einen klaren Hintergrund in der Welt der Seilmacher. Und der rote Faden, wie ihn die englische Marine lange Zeit hatte, war der entscheidende Faden in jedem kleinen Fädenchen, in jedem dicken Tau. Weil der Entschluss, ihn aus dem Seil oder aus dem Tau herauszunehmen, das ganze Stück zerstört hätte. Und weil man allein an diesem einen Faden erkennen konnte, dieses gehört wohl dem König. Das finde ich einen tollen Gedanken für Jesus. Wer ist Jesus für uns? Erstens der rote Faden, an dem die ganzen Fäden, die wir so in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft spinnen, sich drumherum organisieren, um den sie herum geknüpft, gewoben, gebunden sind, was auch immer. Und wenn dieser Faden herausgezogen wird oder wir das nur probieren, dann merken wir, wie alles andere kaputt geht und zerbröselt, beziehungsweise man stellt erst fest, wie sehr tatsächlich alles an diesem einen roten Faden Jesus tatsächlich hängt. Und dann natürlich diese Frage, wohin gehören wir mit unserer Gemeinschaft, mit unserem Leben, mit unseren Friedensbändern? Gehören wir in die FEG, nach Peter und Paul, in die Markusgemeinde oder sonst wo? Nein, wir gehören zu dem König, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, der uns verbindet und der das schaffen und immer wieder schenken will. Dass wir Friedensbänder knüpfen, dass wir aneinander festhalten, uns wahrnehmen als Gemeinschaft und von ihm zusammenbringen und tragen lassen. In unserem Leben, im Glauben und auch im Beten. Amen. Ja, das wünsche ich uns, dass Jesus der rote Faden ist, der in unserem Leben im Zentrum ist. Dass sich ja die anderen Fäden darum weben. Also ich bin echt eine Niete, was Handarbeit anbelangt, aber ich konnte ja kaum folgen. Nein, das ist nicht. So schlimm war es nicht. Aber der König Jesus, der muss das Zentrum in unserem Leben sein. Und ich hatte das Bild dann noch, dass der Herr selber die Fäden auch um unser Leben, um ihn webt. Und wir müssen das auch zulassen ein Stück weit. Wenn ich da immer die eigenen Wege gehe, dann ja, verursache ich vielleicht das ein oder andere Chaos, was wieder aufgelöst werden muss. Und den anderen Aspekt, der mir gerade groß geworden ist, ist, wenn wir am Band des Friedens zum Beispiel zu unserem Nachbarn arbeiten, müssen wir Zeit investieren. Zeit zum Nachbarn, Zeit für den anderen, im Grunde alles, was wir in der Gesinnung Jesu tun, was wir lesen, was seinem Wesen entspricht. Ich wünsche uns alles Gute dazu. Wir singen jetzt ein Lied und dann kommen wir in die Gebetsteile. Wir singen jetzt das Lied "Wie ein Fest nach langer Trauer". Und dann sage ich noch was.